Sonett an die Wissenschaft von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett an die Wissenschaft von Edgar Allan Poe. O Wissenschaft, du Spross der greisen Zeit, vor dessen Späherblick nichts sicher ist. Du Geier, fluglahm vor der Wirklichkeit, was spürst du nach dem Dichter so voll List? Wie sollte er, wenn schon du weise bist, dich lieben, die ihm seine Wanderung mit der ersternen Gegenden durchmisst, missgönnt und seinen adlergleichen Schwung? Vertriebst du nicht die Götterliebespaare aus Fluss und Hain, die Nymphen und Najaden, dass sie sich flüchteten ins Unsichtbare? Verscheuchtest du nicht von den Wiesenpfaden die Elfen und von mir den Sommertraum des Mittags unterm Tamarindenbaum? Ende von Sonett an die Wissenschaft von Edgar Allan Poe.